Mitglieder der Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas richtete am 20. Mai einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es, der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, auf dem Genosse Kim Jong-un zum höchsten Amt der würdevollen Partei der Arbeit Koreas gewählt und das unvergängliche große Programm für die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache veröffentlicht wurde, wird als ein großes Treffen des Sieges und Ruhms, auf dem die unbesiegbare Macht der großen Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea vor aller Welt nachhaltig demonstriert wurde, ewig in die Annalen des Vaterlandes eingehen. In den Tagen des Parteitages hat die Delegation es noch tiefer als je zuvor begriffen, wie sehr Kim Jong-un die Landsleute im Ausland liebt. Marschall Kim Jong-un, Ebenbild von Kim Il-sung und Kim Jong-il, ist das ganze Leben der Auslandskoreaner und die liebevolle Obhut von ihm ist die der großen Sonne, in der alle Landsleute, ja die ganze koreanische Nation leben sollen. Selbst wenn sich die Welt hunderte Male ändert und der Himmel und die Erde stürzen, wird man den Generalverband der China-Koreaner zu einer würdevollen Organisation der im Ausland lebenden Bürger des Südkorea und zu einer Organisation der Landsleute mit starkem eigenständigen und nationalen Charakter weiter festigen, die nur die Führung des Marschalls treu unterstützt. Getragen vom grenzenlosen Hochverehrungsgefühl und der Treue der Mitglieder der Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner und aller Landsleute in China, wurde im Brief dem Marschall Kim Jong-un, dem höchsten Repräsentanten der Partei, Armee und des Volkes und gütigen Vater der Auslandskoreaner, beste Gesundheit gewünscht.